war die Tochter einer, wenn man so will, Haushaltsgehilfin eines Grafen. Und zwar der Haushaltsgehilfin und des Grafen. Und zwar eine uneheliche Tochter. Derer gab es, also uneheliche Kinder quasi, aus solchen Allianzen gab es doch sehr viele. Sie hatte das Glück, dass die Großeltern ihres Vaters, dem das eigentlich alles wurscht war scheinbar, obwohl ich möchte mir jetzt nicht Unrecht tun, also soweit ich das in Erinnerung habe, die haben sie sehr wohl als ihre Enkeltochter betrachtet und ihr eine Bildung zukommen lassen, was ja auch sehr ungewöhnlich war, vor allem für Mädchen, dass die da etwas, also länger in die Schule gehen als in die Pflichtschule, die es ja so in dem Sinn auch noch nicht wirklich gab, nur ansatzweise theoretisch. Das heißt, sie hat Lesen und Schreiben gelernt, hatte einen Hauslehrer, den auch die anderen Kinder in dem Haus, in diesem Schloss hatten und war ein bisschen privilegierter als andere Kinder von Dienstmägden, wenn man so will. Ja. Sie hat dann auch sehr früh begonnen, Gedichte zu schreiben und Gedichte zu lesen. Also sie war große begeisterte Anhängerin der Literatur und vor allem eines Schriftstellers, nämlich Victor Hugos, der damals sehr populär war und so ein bisschen ein Träger der revolutionären Idee, also zumindest in der Literatur, aber auch in der Politik. Also er hat sich auch sehr eingemischt in die Politik. Und sie hat ihm Gedichte geschickt, er war ganz begeistert, hat sie empfangen. Und es gab dann bis zu seinem Lebensende, also lang vor ihr gestorben, gab es zwischen den beiden eine enge Freundschaft und einen sehr engen, sehr intensiven Briefverkehr. Und sie hat ja auch dann das Pseudonym, weil als Frau konnte man ja damals noch nicht publizieren, hat sie ja dann Enjolras genommen, das ist ja der Revolutionär aus seinen, also Les Misérables, aus seinem berühmten Epos, das ist sogar als so ein Musical geschafft hat. Und also es war da so eine sehr frühe politische Bildung, aber über die Literatur. Die hat dann beschlossen, wie sie dann quasi all diese, damals kann man durchaus sagen, Privilegien gehabt hat, dass sie die weitergeben möchte an jene, die sie nicht haben, also die jetzt nicht den Vorteil haben, irgendwie wohlhabende Großeltern zu haben. Und hat eine Ausbildung, die damals noch privat lief, weil es gab noch keine staatlichen Institutionen, die Frauen zu Lehrerinnen ausgebildet haben, sondern nur private, und hat halt so eine Institution besucht und wurde Lehrerin. Hat dann eine Dorfschule gegründet, also Volksschule für Mädchen, und hat von dem ausgehend das Ganze immer mehr vergrößert. Als dann, ich glaube, ihre Großeltern starben, hat dann ihre Mutter und sie haben quasi geerbt. Also sie haben anteilig eine recht große Summe bekommen. Die Mutter hat es ihrer Tochter weitergegeben und die ist nach Paris gezogen und hat eine Schule gegründet mit anderen zusammen, eben halt für Mädchen, wo an die 60 Mädchen dann auch waren. Und die Louise Michel, also ist dann so in den 1850er Jahren nach Paris gekommen mit dieser Schule, also Anfang 1860er Jahre, hat dort andere, es gab ja auch andere Frauen, die ähnlich wie sie agiert haben und auch Männer, wenn man so will, auch Politiker, die sie unterstützt haben. Ja, und gemeinsam haben sie diese Schulprojekte entworfen, aber gleichzeitig auch Frauenclubs gegründet, also um quasi die Partizipation, die politische und auch die Bildung von Frauen zu fördern. Also vor allem mal damals die Bildung von Frauen. Also politische Partizipation ist ein bisschen schwieriger, weil wir waren mitten im Zweiten Kaiserreich, also Napoleon III., der sehr lang sehr absolutistisch regiert hat. Und da war halt von Politik machen noch nicht wirklich die Rede. Das konnte erst in den letzten Jahren seiner Herrschaft passieren, weil er halt quasi bankrott war und irgendwie die Unterstützung weiterer Kreise, Bevölkerungsschichten, vor allem des Bürgertums gebraucht hat und so Zugeständnisse gemacht hat, politische. Und da haben sich dann halt sehr viele andere Organisationen gegründet in Paris. Und die Louise Michel war da sehr politisch sehr aktiv, aber zu dem Zeitpunkt eher noch so als Blanquistin, also quasi schon für eine Revolution, für eine soziale Revolution. Also es gab schon so Ansätze einer internationalen, gerade zu diesem Zeitpunkt. Sie war da quasi theoretisch in dem Umfeld von den intellektuellen Männern und Frauen damals in Paris, die sich da bewegt haben. Aber ihr Hauptaugenmerk bis zur Pariser Kommune war halt ihre Schule und die Ausbildung der Mädchen und jungen Frauen hin zur Matura, wenn man so will. Genau, du hast jetzt Louise Michel sozusagen als junge Literatin beschrieben, als eine engagierte Lehrerin, die sozusagen die sozialen Verhältnisse ihrer Zeit beobachtet und da sozusagen sehr engagiert ist, sich gegen soziale Ungerechtigkeit stellt sozusagen. Und bist jetzt selber schon auf ein Ereignis gestoßen, das in dieser Zeit ein ganz wichtiges Ereignis gewesen ist, vielleicht auch wie so eine Art historischer Einschnitt, gerade was auch die soziale Bewegung betrifft, die Pariser Kommune von 1871, die sozusagen im Zuge des Deutsch-Französischen Krieges sich gerichtet hatte gegen die Versailler Regierung und die kommunale Selbstverwaltung von Paris ausgerufen hat und die sich als soziale Republik oder als Modell der sozialen Republik sozusagen gesehen und proklamiert hat. Louise Michel, die ist in diese Ereignisse sozusagen als bewusste politische Frau mit reingegangen. Was hat sie denn in der Pariser Kommune gemacht? Wie hat sie sich da beteiligt? Also ihre Beteiligung war, wie gesagt, schon davor. Also politische Aktivität war schon ein, zwei Jahre davor gegeben. Also zur Kommune kam es ja ganz kurz, weil der Deutsch-Französische Krieg ausgebrochen war, 1870. Die Franzosen haben den Krieg verloren. Napoleon III. Wurde gestürzt. Es wurde die Republik ausgerufen. Es wurde nur deswegen eine Republik ausgerufen, obwohl halt in der Kammer oder in den Kammern mehrheitlich Monarchisten waren, weil sich die verschiedenen Monarchisten nicht auf ihren Monarchen einigen konnten. Also es gab Bonapartisten, es gab Orleanisten, es gab Bourbonen-Anhänger und alle hätten sie am liebsten einen Kaiser oder einen König weiterhin gehabt, aber sie haben sich nicht einigen können, auf welchen. Und provisorisch wurde halt einmal die Republik eingeführt. So, diese neue Republik, wo auch durchaus Republikaner in der Regierung waren, also es war nicht so, dass es war nicht nur ein Bluff oder nur ein Provisorium, hat dann versucht, also es war noch Krieg, ja, also der Krieg hat, es war noch, lief noch mit den Deutschen und es ging immer schlechter. Paris war sehr lang belagert worden, quasi die regulären Armeen waren geschlagen und irgendwie versuchten sich neu zu formieren und die Pariser wurden aufgerufen, sich selbst zu verteidigen. Es wurde die alte Nationalgarde, also die aus der revolutionären Zeit wieder gegründet. Es wurden Waffen an die Bevölkerung, also an diese Nationalgarde, die quasi aus Arbeitern und Bestand verteilt. Die Pariser Bevölkerung hat auch Waffen gekauft, ja, um Paris zu verteidigen. Also das war quasi, also vor allem die Kanonen. Das wird dann, was die Pariser Kommune betrifft, von Bedeutung sein. Und es wurde Paris quasi ganz brutal belagert. Also es gab Hungersnot und es war eine ziemlich wüste und ziemlich schmerzhafte Zeit für die Pariser und Pariserinnen. Dann kam plötzlich der Friedensschluss. Die Pariser und Pariserinnen waren gar nicht damit einverstanden, auch nicht ihre politischen Repräsentanten. Das Ganze hat sich sehr verselbstständigt, nicht nur durch die Isolation, durch die Belagerung, aber auch durch die Konzentration an wirklichen republikanischen, aber auch an anderen linken Gruppen in Paris. Also in der Provinz war man eher konservativ, aber in Paris war man immer schon sehr fortschrittlich, wenn man so will. Und man war überhaupt nicht einverstanden mit diesem Friedensschluss mit den Preußen und den Deutschen und hat dann quasi protestiert. Es gab eine erste Demonstration, aber mit ziemlich brutalen Ausgang. Und da war auch die Louise Michel quasi ganz vorne mit dabei und quasi Teile der französischen Soldaten haben auf die Demonstrierenden geschossen. So, da gab es Tote, Verletzte. Paris war im Aufruhr. Paris war so im Aufruhr, dass die Regierung beschlossen hat, also die Regierung, die sich da eingesetzt hatte, die pseudo-republikanische Regierung, die haben beschlossen, dann doch Paris zu verlassen, sind halt nach Versailles und haben dort quasi ihre Kammern eröffnet und regiert. Und dann gab es also dieser Friedensvertrag mit Preußen oder ja, damals noch Preußen, lief dahin, dass alle schweren Waffen abgegeben werden müssen, also alle Kanonen. Und dann kamen die nach Paris im März 71, am 18. März, kamen halt Truppen aus Versailles nach Paris, um die Pariser Kanonen zu holen, die in Montmartre auf einer großen Wiese herumstanden. Es waren mehrere hundert Kanonen und die sollten halt den Deutschen gebracht werden. Und die Pariser haben beschlossen, dass das nicht geht, weil das ja nicht Eigentum der Armee war, diese Kanonen, sondern Eigentum des Pariser Volkes, weil die haben das ja bezahlt. So. Und da war der große Auftritt der Louise Michel, also einer der ersten großen Auftritte in diesem Kontext, kam sie, weil sie dort gewohnt hat und auch dort politisch aktiv war, in diesem Bezirk, im 18. Bezirk, kam sie an der Spitze der Nationalgarde unter Frauen und hat diese Kanonen verteidigt. Und das lief alles noch sehr unblutig ab, also zumindest für die meisten Beteiligten, also nicht für die Offiziere der Versailler, die wurden dann quasi verhaftet und auch hingerichtet, also zumindest der eine General. Aber die Soldaten aus Versailles solidarisierten sich mit der Pariser Bevölkerung und in Folge gab es dann Neuwahlen in Paris und die Pariser Kommune wurde ausgerufen. Und das war der Beginn quasi einer revolutionären Bewegung in Paris, weil die politischen Parteien, die dann quasi Paris regiert haben, von eben halt den Fourieristen, Saint-Simonisten, Internationalisten, Blanquisten, Anarchisten, also es war alles da und es gab Auflösung der katholischen Schulen und Internate und Verstaatlichung, Trennung von Kirche und Staat. Und Louis Michel war da sehr aktiv in der Gründung von neuen Schulen und aber nicht nur, dann brachen ja ziemlich bald die Kampfhandlungen aus und da war auch Louis Michel ganz vorne dabei. Also so, das war ihre Rolle. Sie war eine große Rednerin in den politischen Clubs für Frauen, aber auch also nicht nur, die sie mittrug oder auch leitete, hielt sie halt sehr populäre Reden, also sehr gut ankommende Reden. Die Leute waren begeistert von ihr. Sie war so ein bisschen für die Kommunaden war sie ein bisschen so eine Art Chefin, wenn man so will. Ja. Für die Versailler war sie halt die böse, blutrünstige, also so haben die sie auch dann in ihren Medien und Publikationen und auch dann später, wie sie dann verhaftet und verurteilt wurde, dargestellt als blutrünstiges, böses Weib. Quasi Kirche und Staat und was auch immer und Frankreich ins Verderben stürzen wollte. Und somit wurde sie ein Symbol. Sie wurde ein Symbol für die Pariser Kommune. Also sie war so quasi die Personifizierung, wenn man so will, für viele dann später der Pariser Kommune. Und also aber auch für die Gegner der Kommune war sie natürlich auch die Personifizierung. Ja, also wenn Louise Michel als blutrünstig dargestellt worden ist, damals von den Leuten, die die Pariser Kommune niedergeschlagen haben, dann wissen wir ja, dass diese Niederschlagung ihrerseits sehr blutrünstig gewesen ist. Du hattest das jetzt schon angesprochen, Louise Michel ist dann sozusagen verurteilt worden für ihre Teilnahme, für ihre aktive Teilnahme an der Pariser Kommune. Sie hat in Haft gelebt und musste in der Verbannung auch leben. Wenn Louise Michel jetzt sozusagen als blutrünstig dargestellt worden ist, dann lohnt es sich ja sozusagen, wenn man dann die Geschichte gegen den Strich bürstet und solche sozusagen Darstellungen kritisch-historisch sich anguckt, dann ist ja für uns interessant, was sie tatsächlich auch für Ideen gehabt hat. Und du hattest es schon erwähnt sozusagen, sie ist sozusagen zuerst Blanquistin gewesen und ist später ja aber auch zu einer wichtigen Figur des Anarchismus geworden. Vielleicht können wir da nochmal einen Blick drauf werfen, was für Ideen hat denn Louise Michel als Anarchistin entwickelt? Also zuerst einmal, nach der Niederschlagung, wie du richtig sagst, der Pariser Kommune gab es seitens der Armee aus Versailles ein Massaker ohnegleichen. Also es wurden mehrere 10.000 Menschen einfach ohne Urteil, also einfach willkürlich hingerichtet. Männer, Frauen, alte, Kinder, egal. Ja. Also es war ein ziemliches Blutbad. Man nennt auch diese Woche nach der Niederschlagung der Pariser Kommune, die blutige Woche. Das hat wirklich also ganz, ganz tiefe Spuren auch bis heute hinterlassen im Bewusstsein. Und das Ganze ist ja im Namen der Republik passiert, ja, also der Französischen Republik und nicht irgendeines despotischen Kaisers oder Königs. Das heißt, die Republik hat im wahrsten Sinn des Wortes, und das wird auch weiterhin so dann gesehen, wenn man so will, versagt oder hat ihr eines ihrer Gesichter gezeigt. Also zumindest in ihren Augen. Auch in Folge, wenn sie aus der Verbannung zurückkommt, ist die Republik zwar eine andere, eine wirkliche Republik, weil inzwischen Wahlen abgehalten wurden und diese Pseudorepublikaner der ersten Stunde quasi verschwunden sind oder politisch halt nur noch eine Minderheit darstellten und eher Linke oder Republikaner quasi die Mehrheit im Parlament hatten und in der Regierung. Aber das hat nichts daran geändert, dass es weiterhin soziale Missstände gab, so wie einst unter Napoleon III. Das heißt, sie kam zurück, hat gesehen, dass eigentlich sich nicht wirklich viel verändert hat, was die Lebensbedingungen betrifft. Frauen hatten auch noch keine Rechte. Also ich meine, das Wahlrecht für Frauen wurde in Frankreich erst 1944 eingeführt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, also nachdem in Frankreich der Zweite Weltkrieg vorbei war, also im französischen Territorium. hat die provisorische Regierung erst das Frauenwahlrecht eingeführt. Das heißt, wir haben hier eine politisch aktive Frau, die sieht, dass das, was die Anarchisten schon, also Bakunin, Kropotkin, die ja großen Einfluss hatten in der Linke in Frankreich, dass das, was die gesagt haben, eigentlich zutrifft und hat sich dafür entschieden, Anarchistin zu werden, so wie viele ehemalige Kommunarden. Die nächste Enttäuschung kam aber natürlich auch dann weiterhin, also sie wurde nach Neukaledonien verbannt. Und so wie viele tausende andere, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber so eine ganze Familien verbannt. Und also die wichtigeren Kommunarden, die jetzt nicht gleich hingerichtet wurden, kamen nach Neukaledonien, was wirklich am anderen Ende der Welt ist. Und die, sagen wir mal, nicht so, also die man als nicht als Anführer eingeschätzt hat, die wurden nach Algerien zum Beispiel verbannt, also wo wesentlich mehrere Kommunarden hingekommen sind. Und in Neukaledonien haben die halt irgendwie versucht, da zu leben, zu überleben. Sie hat halt eine Schule gegründet, wieder mal, zwar nicht offiziell, weil das nicht ging am Anfang, und hat sich aber auch mit den sogenannten Eingeborenen beschäftigt, den Kanaken. Also so wurden damals die Ureinwohner von Neukaledonien genannt oder nennen sich heute noch so. Und hat auch deren, also diese Faszination für, wenn man so will, das Primitive, hat sich auch die Louise Michel gehabt. Und sie hat halt sich angeschaut, wie so eine sehr unbelastete, wenn man so will, primitive Zivilisation funktioniert, hat deren Sprache gelernt, hat sich mit denen, hat bei denen gewohnt, hat halt einen junger, also Sohn von Kommunarden, der Charles Malato, der dann später auch ein bekannter Anarchist wurde, der hat sie halt immer begleitet und also haben sie sich da angefreundet und. Man muss hinzufügen, dass einige Jahre später, also Louise Michel war ja dann von 1872 bis 1880 quasi in Verbannung, und 1878 kam es zum Aufstand der Kanaken, weil halt es massive Übergriffe der Deportierten gegeben hat, aber auch der Regierung. Also es wurden Länder enteignet, es wurden, was weiß ich, also das, was halt immer so in den Kolonien passiert wurden. Und die haben sich das halt irgendwann mal nicht mehr gefallen lassen und haben halt quasi sich gewehrt. Und es kam zu einem, wenn man so will, kleinen Krieg in Neukaledonien. Und was die Louise Michel sehr enttäuscht hat, das war, dass fast alle Deportierten, also alle ihre Mitgefangenen, haben sich auf die Seite der Regierung, also des französischen Staates, gestellt, um gemeinsam als Europäer, wenn man so will, sich gegen die Kanaken zu wehren, gegen die Ureinwohner, gegen die Bösen. Und die Louise Michel hat schon dort gesehen, dass eigentlich das die einzigen Verbündeten sind, ja, weil die ja auch diese staatliche Repression, also erstens unter dieser leiden, die Ausgebeuteten schlechthin dort sind, also es ging denen teilweise dann noch schlechter als den Deportierten. Und eigentlich sollte man sich mit denen zusammentun und gegen die Regierung kämpfen, aber das haben die anderen nicht so gesehen. Also ihre politischen Freunde, die mit ihrem Exil, also nicht im Exil, sondern in der Verbannung waren, waren plötzlich ganz anders drauf. Also sie ist sicher in vielerlei Hinsicht da massiv enttäuscht worden und hat dann, wie sie dann nach Frankreich zurückgekehrt ist, also sie hätte schon früher zurückkehren können, hat aber jede Aufhebung ihrer Strafe abgelehnt, solange es nicht für alle gilt. Ja, und erst als 1880 das französische Parlament quasi all diese Urteile aufgehoben hat und alle Deportierten zurückkehren konnten oder aus der Haft entlassen wurden, hat sie quasi, ist sie ja auch zurückgekehrt und war dann sofort politisch extremst aktiv, hat dann quasi bei Hungerstreiks eingegriffen, wurde immer wieder verhaftet und ist dann tatsächlich dann bald ins Exil. Also ihr Lebensgefährte während der Pariser Kommune, Théophile Ferré, der auch politisch sehr aktiv war, einer der Anführer der Kommune, wurde quasi hingerichtet nach seiner Verhaftung. Das war ihr großer Schmerz. Und danach hat sie Lebensgefährtinnen gehabt, ganz offen auch. Und mit einer dieser Lebensgefährtinnen ist sie nach England dann ausgewandert und hat dort auch eine Schule gegründet und hat quasi dann, war dann immer wieder zu Gast in Frankreich, aber hat dann auch aus Furcht dann noch öfters verhaftet zu werden und nach jeder Verhaftung quasi eine noch größere Strafe zu bekommen und irgendwann mal nicht mehr aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Und sie war auch gesundheitlich sehr angeschlagen von dieser ganzen Haft und so. Also haben sie halt vorgezogen, so wie viele Revolutionäre im 19. Jahrhundert in Großbritannien zu leben. Ja, aber sie ist dann trotzdem immer wieder nach Frankreich gekommen, hat Vorträge gehalten. Es gab dann sogar mal ein Attentat auf sie von einem katholischen Bauern, ja, der quasi die böse Louise Michel, also wo die Propaganda der Kirche und der Monarchisten und was auch immer gut funktioniert hat. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass er nicht hingerichtet wird. Also er wurde auch begnadigt. Ja. Ja, wir haben gesehen, das Leben von Louise Michel ist sozusagen geprägt durch soziales, politisches Engagement auf der einen Seite, durch dann nach der Pariser Kommune Vertreibung und Exil auf der anderen Seite ein sehr bewegtes Leben, auch sozusagen ein sehr interessantes Leben. Es gibt dann sozusagen noch ein ganz interessantes Detail, das wir uns ja vielleicht auch abschließend anschauen können. Ein Detail, das Louise Michel nämlich verbindet mit Franz Hebenstreit, nämlich dass sie ja nach ihrer Rückkehr aus der Verbannung nach Paris, dass sie ja dann auch einer Freimaurerloge beigetreten ist. Was hat für Louise Michel denn diese Freimaurer so interessant gemacht und wie hat sie in diesen Kreisen gewirkt, wie ist sie da reingekommen? Naja, also was beim Hebenstreit ansatzweise schon existiert hat, nämlich die Idee, quasi, dass sich Menschen, die an eine bessere Welt, an eine gerechtere Welt glauben, da versammeln, aber auch gleichzeitig an sich selbst arbeiten müssen, weil sie ja selbst noch in dieser alten Gesellschaft die Repression und Aberglaube verbreitet, erzogen wurden. Das heißt, man muss zuerst an sich selbst auch arbeiten. Das ist quasi so ein Grundstein. Das hat sich dann immer mehr durchgesetzt, diese Idee, und auch vor allem in Frankreich. Also sie ist kurz vor ihrem Tod beigetreten, also es war 1904, sie ist 1905 gestorben, also wenn mich jetzt nichts täuscht. Und das war, wie soll ich sagen, in Frankreich war das sehr lang so, dass die Freimaurerei jetzt nicht in dem Sinn verboten war, ganz im Gegenteil, auch während der Monarchien, sehr kompliziert, sehr komplex das Ganze, aber für viele Republikaner, auch für viele Linke, war es sozusagen ein Ort der inneren Emigration, so kann man das sagen, also das ganze 19. Jahrhundert hinweg. Und nachdem die Dritte Republik, also dann wirklich eine Republik war, so ab 1880, waren halt sehr viele, soll ich sagen, Anhänger der Revolution, aber auch jetzt der bürgerlichen, aber auch der sozialen Revolution, die halt in den Jahrzehnten zuvor in diese innere Emigration gegangen sind, wo sie halt ihre Ideen weiter diskutieren konnten, ohne Angst zu haben, dass sie da irgendwie gleich verhaftet werden, weil das halt sehr diskret, sehr abgesichert war. Das war ja keine öffentliche Veranstaltung, diese Treffen, wo jeder dazukommen kann, auch Polizeispitzel, sondern man hat ja immer genau geschaut, wer das jetzt ist. Und das war, also da Mitglied zu werden, war immer ein bisschen komplexer und man hat sich immer die Neuen genau angeschaut. Das heißt, dass da Spitzeln reinkommen, war eher schwierig. Ja. Deswegen waren eigentlich auch, also war eine ziemliche Tradition auch unter Anarchisten und Anarchistinnen schon im 19. Jahrhundert, also wenn man jetzt von dieser Gruppe ausgeht, aber gilt für andere auch, da Mitglieder zu sein. Und zwar in Logen, die eher offen waren dafür. Ja. Und genau so eine trat eben halt an Louise Michel heran, die halt sehr verblüfft war, weil sie halt immer geglaubt hat, es sei nur für Männer offen, aber sie wurde dann Mitglied, weil auch sehr viele ihrer Mitstreiter, also vom jungen Charles Malato, also den sie in Neukaledonien kennengelernt hat, bis hin zu anderen aus der Pariser Kommune-Zeit, mit denen sie publiziert hat, die waren da alle irgendwie involviert und dabei. Auch Frauen, die in diesen Bildungsinstitutionen dabei waren, waren da sehr aktiv. Also es war wirklich ein Ort, wo quasi sich der fortschrittliche Bürger, die fortschrittliche Bürgerin, wenn man so will, sich austauschen kann mit anderen, ja, ohne jetzt unbedingt die gleichen Ziele zu verfolgen. Also es waren zwar da, wo sie dazu kamen, sehr viele Anarchisten und Anarchistinnen dabei oder Linke, aber nicht nur. Und das war auch so ein bisschen, sagen wir, das Interessante an diesem, auch was für den Hebenstreit und für seine Freunde interessant war, dass man halt hier quasi auch seine Ideen auf dem respektvollen Miteinander auf den Prüfstein stellen konnte, weil man auch Gegenargumente hatte, weil ja nicht alle, also es war ja kein politischer Verein, wo man quasi das gleiche Ziel verfolgt hat, akute Ziel, sondern es ging darum, alles mal zu besprechen, was der Zukunft der Menschheit, was diese positiv beeinflussen kann. Ich meine, es gab dann auch genau zu dieser Zeit, aber in Folge auch sehr viele Linke, die gegen diese Verknüpfung waren, also es gab ja dann wieder die kommunistische Partei 1920 zum Beispiel gegründet wurde. Und einige der Mitbegründer waren ja auch eben halt aus dieser Tradition heraus. Bei den Freimaurern wurde diese Doppelmitgliedschaft verboten von Seiten der Partei aus, mit dem Argument, dass das die Revolution verbessere, weil man dann mit Bürgerlichen zusammensäße und statt sie zu bekämpfen, mit ihnen diskutiert. Das war dann das Argument, warum dann auch da ein Bruch stattgefunden hat. Aber bei den Anarchisten, also diese Tradition gibt es eigentlich teilweise bis heute, auch wenn die Anarchisten in Frankreich und Anarchistinnen heute nicht mehr so von Bedeutung sind, wie halt zur Jahrhundertwende in Frankreich. Also es die Pflege eines gewissen Humanismus, das war so quasi das gemeinsame Ziel von Hebenstreit bis Louis Michel. Und das war in diesen Kreisen halt möglich. Währenddessen ist in der restlichen Gesellschaft eher schwierig, teilweise war. Zumindest vor allem zu Zeiten vom Hebenstreit. Ja.